Da ich ein Kaufmann bin, achte ich nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn das Produkt mir gefällt, kaufe ich es. Dann schaue ich natürlich nach, woher es kommt.